Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Einladung zum Bundesparteitag der Piratenpartei, 24.-25.11.2012 in Bochum. 10. Oktober 2012. Ahoi, liebe Pressevertreter. Wir laden Sie herzlich zum 2. Bundesparteitag 2012 der Piratenpartei Deutschland am 24. und 25. November im Ruhrkongress Bochum am Stadionring 20 in 44791 Bochum ein. Die Pressekonferenz findet am Sonntag um 14 Uhr statt. Hier wird sich der Bundesvorstand zu den bis dahin beschlossenen Programmanträgen äußern und gerne Ihre Fragen beantworten. Die Piratenpartei, die für Bürgerrechte im digitalen Raum und darüber hinaus eintritt, zählt inzwischen über 30.000 Mitglieder und ist in 4 Landtagen mit insgesamt 45 Abgeordneten vertreten. Der Parteitag in Bochum ist ein Programmparteitag und markiert für die Piraten den offiziellen Start in den Bundestagswahlkampf 2013. Es wurden bereits zahlreiche Anträge bei den Bereichen Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie Europa-, Sicherheits- und Außenpolitik eingereicht. Auch bei unseren Kernthemen Urheberrecht, Datenschutz, Innenpolitik sowie in vielen anderen Themenfeldern wird es voraussichtlich intensive Debatten geben. Da wir mit starkem Medieninteresse rechnen, bitten wir Sie, sich rechtzeitig für den Parteitag zu akkreditieren. Bitte benutzen Sie dafür das Anmeldeformular. Nur bei einer vorherigen Anmeldung können wir Ihnen die optimale Betreuung vor Ort zusagen. Gerne vermitteln wir Interviewtermine mit den Mitgliedern des Bundesvorstands, bereits gewählten Listen und Direktkandidaten für die Bundestagswahl sowie den Mitgliedern der Piratenfraktionen in den Landtagen Berlin, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein. Bitte geben Sie bei der Akkreditierung Ihre Wunschgesprächspartner entweder per Klickbox oder im freien Textfeld an. Wir werden auf Basis Ihrer Informationen die Interviewzeitpläne erstellen und Ihnen in der Woche ab 12. November spätestens bis 16. November Ihre genauen Gesprächstermine mitteilen. Aktuelle Informationen zum Bundesparteitag finden Sie im BPT-Portal. Bitte beachten Sie, dass sich bis circa 2 Wochen vor der Veranstaltung immer wieder etwas ändern kann. Bei organisatorischen Fragen zum Bundesparteitag wenden Sie sich bitte an unseren stellvertretenden Bundespressesprecher Andreas Bock, Telefon 030 6098 97514. Bei inhaltlichen Fragen steht Ihnen unsere Bundespressesprecherin Anita Möllering 030 6098 97511 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme beim Bundesparteitag 2012 in Bochum. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, die Bundespressestelle der Piratenpartei Deutschland. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.